haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute außer Kontrolle. Erster Teil. Meine neue Klientin wartete vor einem Imbissstand. Es hatte viel Verkehr und die Lichtsignale taten alles, um mich daran zu hindern, zu ihr zu gelangen. Ich sah, wie sie sich nervös umschaute, als liege sie auf der Lauer. Als es mir endlich gelang, die Straße zu überqueren, fixierte sie mich mit einem Blick, der wie ein Magnet wirkte. Sie sind 3 Minuten zu spät. Dafür lade ich Sie zu einer Wurst ein. Ich esse keine Würste. Hier gibt es aber nichts anderes als Würste. Ich bin auch nicht hier, weil ich hungrig bin. Wir hätten uns an einem ruhigeren Ort treffen können. Ich habe einige Jahre in Dublin gelebt. Dagegen ist das hier ruhig. Ich mag irischen Whisky. Ich trinke keinen Alkohol. Das ist bedauerlich. Sie trinken, während Sie arbeiten? Nur, wenn es erforderlich ist. Was genau soll ich für Sie tun? Nichts. Na, dann esse ich jetzt eine Wurst und gehe wieder. Sie bleiben hier und hören mir zu. Wenn Sie mich so nett darum bitten. Ich möchte Sie für meine Schwester Carla engagieren. Ah. Ihr Freund ist spurlos verschwunden. Sie kommt damit einfach nicht klar. Wie lange ist er schon weg? 6 Tage, 11 Stunden und 44 Minuten. Sind Sie immer so genau? Sie nicht? Doch, doch, doch. Ja, in meinem Beruf lernt man, dass jede Minute zählt. Prima. Suchen Sie nach ihm? Wie heißt der Mann? Peter Klopstock. Den kann ich mir gut merken. Er ist einfach verschwunden. Nicht mehr erreichbar. Weg. Sie dreht durch. Sie müssen ihn finden. Wie heißt Ihre Schwester? Perrin. Carla Perrin. Und ich bin Caroline Perrin. Ja, das kann ich mir auch gut merken. Wie lange arbeiten Sie für 1.000 Franken? Weil Sie es sind bis morgen Abend. Genügt das, um Peter Klopstock zu finden? Keine Ahnung. Aber ich werde mich bemühen. Ich kann Ihnen ein Bewegungsprotokoll mailen. Ein was? Meine Schwester arbeitet bei einer Telefonfirma. Sie hat Zugriff auf seine Daten. Das ist illegal. Ach was, er war damit einverstanden. Er lässt sich von seiner Freundin überwachen? Er war eine Zeit lang spielsüchtig. Dank dieser Überwachung ist er davon losgekommen. Ich maile Ihnen, wo er sich zuletzt aufgehalten hat. Weshalb suchen Sie nicht selber nach ihm? Ich? Ich habe keine Zeit. In genau einer Minute muss ich weg. Noch eine Frage? Ja. Können Sie die Daten ausdrucken und mir ins Büro kommen lassen? Kann ich. Aber die Kosten ziehe ich Ihnen vom Honorar ab. Ehe ich mich versah, war sie weg. Ich aß eine Wurst und fuhr zurück in mein Büro. Dort erwartete mich bereits ein Kurier, der mir einen dicken Umschlag überreichte. Aus den Unterlagen war genau ersichtlich, wo sich Peter Klopstock wann aufhielt. Bis zum Tag, als er sein Handy ausschaltete und verschwand. Eine Telefonnummer war regelmäßig verzeichnet. Sie gehörte Kaspar Hossmann, der als Taxifahrer arbeitete. Nichts los heute, kein Wunder bei der Taxidichte in der Stadt. Das ist ein Skandal. Wir verdienen eh schon lausig. Kann ich Sie irgendwo hinbringen? Nein, danke. Ich möchte mich mit Ihnen über Peter Klopstock unterhalten. Na, ein Stammkunde. Was ist mit ihm? Und wer sind Sie? Mein Name ist Philip Maloney. Ich bin Privatdetektiv. Ja, was ist mit Klopstock? Er ist verschwunden. Wie oft waren Sie mit ihm unterwegs? Na, 2 bis 3 Mal in der Woche. Und wohin haben Sie ihn gefahren? Na, das geht Sie nichts an. Der Mann ist möglicherweise in Gefahr. Wie kommen Sie darauf? Er ist seit 6 Tagen verschwunden. Oh, der hat es gut. Ich möchte auch mal wieder 6 Tage verschwinden. Aber ich kann mir keine Ferien leisten. Der Druck ist enorm. Ich bin im Besitz der Handydaten von Klopstock. Dann wissen Sie ja, wo er hin wollte. Er ist völlig sinnlos in der Gegend herumgefahren. So kann man das auch sehen. Wie sehen Sie es? Ja, ich achte die Privatsphäre meiner Kunden. Ich verstehe, ja. Er war nicht allein unterwegs. Das habe ich nicht gesagt. Aber Sie streiten es auch nicht ab. Das geht nur Klopstock etwas an. Beschreiben Sie mir die Frau. Na, welche Frau soll ich beschreiben? Die da drüben an der Tramhaltestelle oder die Frau, die aus der Apotheke kommt? Er stellte sich stur und selbst als ich ihm einen 100er anbot, schüttelte er den Kopf. Offenbar hatte er mit Klopstock mehr verdient. Ich fuhr ins Polizeipräsidium und erkundigte mich nach dem verschwundenen Mann. Dafür sind wir nicht zuständig, Mallory. Es verschwinden täglich Männer. Es werden immer mehr. Es hat mit den sozialen Medien und den Handys zu tun. Lassen Sie mich raten, Sie haben wieder ein Buch gelesen. Die Menschen halten es nicht aus, ständig verfügbar zu sein. Dann sollten alle Polizisten werden. Die sind nur 1 bis 2 Stunden pro Tag verfügbar. Wer sein Handy ausschaltet, ist suspekt. Wer 3 Stunden lang seinen Status auf Facebook nicht erneuert, erhält Anrufe besorgter Freunde. Sich zurückzuziehen wird praktisch unmöglich. Deshalb verschwinden immer mehr Leute. Sie gönnen sich eine Auszeit. Das ist eine schöne Theorie. Aber es gibt auch noch andere Gründe, um sich aus dem Staub zu machen. Allerdings, Maloney, aber solange jemand im Vollbesitz seiner Urteilsfähigkeit ist und volljährig, darf er verschwinden, so oft und so lange er will. Klopstocks Freundin ist verzweifelt. Dann trösten Sie sie, Maloney. Für irgendetwas müssen Sie doch gut sein. Ich fragte routinemäßig nach unidentifizierten Toten oder verwirrten Menschen, die in der Stadt oder außerhalb aufgegriffen worden waren. Es gab keinen Hinweis darauf, dass sich Klopstock darunter befinden könnte. Ich dachte an den Taxifahrer und überlegte mir, wie ich ihn zum Reden bringen könnte. Als ich in meinem Büro eintraf, wurde ich erwartet. Das Türschloss taugt nichts. Sie sind in mein Büro eingebrochen. Ich musste dringend auf Toilette. Das Schloss müssen Sie mir ersetzen. Gut. Aber erst, wenn Sie mir einen Job besorgt haben. Hä? Maloney! Ja? Erkennen Sie mich nicht? Ich bin ein Berufskollege. Achim Bleising. Ah, ich erinnere mich. Allerdings sahen Sie zuletzt völlig anders aus. Andere Haarfarbe, 3 Tage Bart und ich habe mir 5 Kilo angefressen. Und wozu das Ganze? Ich verändere alle 2 Monate mein Äußeres. Dadurch kann ich auch Langzeitaufträge annehmen. Wie viele Langzeitaufträge haben Sie zurzeit? Keinen. Ui. Deshalb bin ich hier. Ich benötige dringend einen Auftrag. Sie könnten mir für 100 Franken am Tag aushelfen. Das ist Wucher. Es ist nicht. Wucher ist etwas anderes. Mit 100 Franken, da kann ich nicht überleben. Ich brauche mindestens 300. 200 ist mein letztes Angebot. Was soll ich tun? Sie bringen einen Taxifahrer dazu, die Wahrheit zu sagen. Soll ich ihn schlagen oder einschüchtern? Weder noch. Sie nerven ihn so lange, bis er genug hat und redet. Ich soll ihn nerven? Ja. Das ist kein Problem. Da bin ich gut. Meine letzte Freundin, die habe ich so lange genervt, bis sie gar nichts mehr gesagt hat und weg ist. Na, Moment, das ist ja eine falsche Strategie. Ich soll den Taxifahrer zum Reden bringen. Ja. Da muss ich ihn anders nerven als meine Freundin. Wie soll ich das anstellen? Gibt es dazu eine Anleitung im Internet? Er war genau der Richtige für den Job. Ich richtete mich auf einen gemütlichen Nachmittag und Abend ein und dachte daran, dass 1000 minus 200 immer noch fette 800 waren. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Außer Kontrolle. 1. Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute außer Kontrolle. 2. Teil. Was bisher geschah? Maloneys Klientin erzählt ihm von ihrer Schwester, die völlig aufgelöst ist, weil ihr Freund seit 6 Tagen spurlos verschwunden ist. Maloney macht sich sogleich auf die Suche nach dem Mann und landet bei einem Taxifahrer, der den Vermissten regelmäßig durch die Stadt fuhr und ganz offensichtlich etwas verheimlicht. Als in Maloneys Büro der junge Kollege Achim Bleising um einen Job bettelt, delegiert er ihm den Taxifahrer und freut sich auf einen geruhsamen Tag. Es dauerte keine 2 Stunden, bis mein junger Kollege zusammen mit dem Taxifahrer in meinem Büro auftauchte. Sichtlich stolz zeigte Bleising auf den Mann, der vollkommen erledigt zu sein schien. Herr Hossmann möchte Ihnen etwas mitteilen. Der Typ hat mich fertig gemacht. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Was hat er Ihnen Schönes erzählt? Von seiner Ausbildung und wie er Leute verfolgt. Ah. Er redete und redete und redete, selbst als ich weglief. Er rannte neben mir her und redete weiter. Die Leute müssen uns für verrückt halten. Das kann ich mir nicht leisten. Kein Mensch steigt zu einem verrückten Taxifahrer ins Auto. Dann mal raus mit der Sprache. Genau. Und schön der Reihe nach. Peter Klopfstock traf sich in meinem Taxi mit einer Frau. Die haben es im Taxi getrieben? Nein. Die haben nur geschmust und Händchen gehalten. Nicht einmal geredet haben sie. Das war wie in einem Liebesfilm. Wie lange dauerten diese Ausfahrten? Ja, 2, manchmal 3 Stunden. Ich habe dafür eine Pauschale verrechnet. Pauschale ist immer gut. Sie haben hoffentlich meine nicht vergessen, Maloney? Von einer Pauschale war keine Rede. 200 pro Tag? Das ist eine Pauschale? Sie haben noch keine 3 Stunden für mich gearbeitet. Aber ich bin erfolgreich. Wie heißt die Frau? Wie was? Woher soll ich das wissen? Sehen Sie, Kollege Bleising, es gibt noch eine Menge zu tun. Ach, das ist doch ganz einfach. Wo ist die Frau jeweils zugestiegen? Immer woanders. Herr Klopstock dirigierte mich zu einer Adresse und dann stieg sie zu. Uns genügt die erste Adresse. Die erste? Ist das so einfach? Nicht alle Menschen mögen es kompliziert. Das war an der Rhabarberstraße 25. Eine fürchterliche Adresse. Es dauert immer so lange, bis man sie richtig eingetippt hat. Was stehen Sie hier noch rum, Bleising? Ich soll an die Rhabarberstraße 25 fahren? So ist es. Und dann? Geben Sie dem jungen Mann eine Beschreibung der jungen Frau. Ich habe sie immer nur im Rückspiegel gesehen. Sie haben nicht mal die Tür geöffnet. Was sind Sie für ein Taxifahrer? Klopfstock sagte, dass ich sitzen bleiben soll. Er blieb auch sitzen. Was haben Sie im Rückspiegel gesehen? Eine hübsche Frau. Naja, nicht ganz mein Geschmack, aber sie hatte schöne Zähne. Ist das alles? Sie trägt da so ein Ding an der Nase. Ein Piercing. Ich finde das schrecklich. Und gefährlich ist es auch. Wenn man mit dem Ring hängen bleibt, schlitzt es einem die Nase auf. Mein Kollege tippte fleißig in sein Handy, während der Taxifahrer schwitzte und sich die Nase schneuzte. Nachdem beide gegangen waren, machte ich mir einen Espresso und schaute der Wand beim Alter zu. Schon nach einer Stunde wurde ich gestört. Ich bin nur hier, weil ich mir um Peter Sorgen mache. Peter ist Peter Klopstock und das ist, warte mal, ich hab's aufgeschrieben, Daniela Elmiger. Ich weiß, wer Peter ist. Sie kennen Peter? Nein, aber ich weiß, was vorgefallen ist. Vorgefallen? Was ist mit Peter? Er hat ein Verhältnis mit Ihnen. Er ist verschwunden. Seit fast einer Woche. Ich kann ihn nicht erreichen. Es ist grauenhaft. Da geht es Ihnen wie seiner Freundin. Carla Perren? Er wollte sie verlassen. Die Frau ist verrückt. Verrückt vor Liebe. Ja, so etwas gibt es. Das hat mit den Hormonen und mit der Chemie zu tun. Sie ist ein Kontrollfreak. Und sie ist gefährlich, wenn sie die Kontrolle verliert. Und über Peter hat sie die Kontrolle verloren. Ist er deshalb untergetaucht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hält sie ihn in einem Keller gefangen. Carla Perrens Schwester ist besorgt. Was für eine Schwester? Carla hat keine Schwester. Caroline Perren. Peter hat mir nie etwas von einer Schwester erzählt. Und er hat mir alles erzählt. Soll ich mich umhören? Ja, tun Sie das. Ich erwarte in einer Stunde einen Bericht. Sitzen Sie nur hier rum und geben Anweisungen? Das ist so in der Geschäftswelt. Die einen lenken und denken und die anderen laufen und saufen. Hey, ich saufe nicht. Weshalb sind Sie nicht zur Polizei gegangen, Frau Elmiger? Peter wollte das nicht. Er hat sich bei Ihnen gemeldet. Er hat mir bei unserem letzten Treffen gesagt, dass ich nichts unternehmen soll, egal was vorfällt. Ha. Er würde sich bei mir melden. Aber er meldet sich nicht. Sie erzählte, wie sie Peter Klopstock kennengelernt hatte und wie sehr er unter der totalen Kontrolle seiner Freundin litt. Mein Kollege stand auf und verließ mein Büro. Ich bot Frau Elmiger Getränke an, doch sie schüttelte bei allem, was ich aufzählte, den Kopf. Wenn ich ihm wenigstens eine Botschaft übermitteln könnte. Ich habe es versucht. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, so wie die Geheimdienste. Wir verschicken nichts, wir speichern nur einen Text als Entwurf. Aber da ist nichts. Da kommt nichts. Ich halte das nicht länger aus. Ich suche nach Peter Klopstock. Und wen Maloney sucht, den findet er auch. Wo könnte er sich verstecken? Überall und nirgends. Ich kenne mich da nicht aus. Er sagte, ich muss von ihr loskommen. Aber wie macht man das, von jemandem loskommen, der einen nicht loslässt? Vielleicht hat er ein wenig übertrieben. Was? Ja. Sie denken, dass er mich angelogen hat? Hm. Unsere Liebe ist echt und tief und heilig. Eine heilige Liebe? Ja, treffen Sie sich deshalb nur im Taxi? Nein, wir haben uns ab und zu einen Camper gemietet. Ah. Ja, Hotels kommen nicht in Frage. Er musste immer das Handy eingeschaltet lassen, damit seine Freundin keinen Verdacht schöpft. Ja. Aber das kann nicht ewig so weitergehen. Das ist doch keine Liebe, wenn man sich ständig verstecken muss. Bitte, bitte bringen Sie mir meinen Peter zurück. Sie griff zur Tasche und ich befürchtete, dass sie nach einem Taschentuch suchte, um losheulen zu können. Stattdessen öffnete sie eine lederne Brieftasche und reichte mir 5 schöne Hunderter. Ich nickte erfreut und sie ging. Weniger erfreut. Mein junger Kollege erschien 20 Minuten später. Maloney, wir sollten uns nochmal über die Pauschale unterhalten. Sollten wir das? Ich bin Ihnen eine unschätzbare Hilfe. Sind Sie das? Und ob ich das bin? Ha. Warten Sie nur, bis Sie erfahren, was ich herausgefunden habe. Ich warte. Da können Sie lange warten, bis der Tag sich vor dem Abend verneigt. Lesen Sie heimlich Gedichte. Was ist jetzt? Zumindest einen Bonus hätte ich verdient. 50 Franken, aber nur, wenn mich die Informationen vom Stuhl hauen. Ich soll sie vom Stuhl hauen? Das sagt man so. Ich habe im Internet nach Caroline Perren gesucht. Das kann heute jeder Fünfjährige. Sie hätten es auch tun können. Für so etwas habe ich Angestellte wie Sie. Schauen Sie sich dieses Foto an. Das ist Caroline Perren. Es gibt keine Caroline Perren. Das hier ist Carla. Sie hat sich ganz schön rar gemacht. Kein Profil. Nirgends. Aber bei Ihrem Arbeitgeber habe ich dieses Foto gefunden. Weshalb sollte mich meine Klientin anlügen? Vielleicht war es ihr peinlich, dass ihr der Freund weggelaufen ist. Das kann vorkommen. Sie musste damit rechnen, dass ich das herausfinde. Sie haben es nicht herausgefunden. Ich war das. In meinem Auftrag. Ohne mich hätten Sie keinen Job. Vergessen Sie das nicht. Ich bin Ihnen unendlich dankbar. Bitte. Möchten Sie das auch noch schriftlich haben? Vielleicht eine SMS? Wir müssen herausfinden, wo Peter Klopstock steckt. Wir? Ist das ein Deal? Noch ist es nicht Abend. Die Pauschale dauert bis Mitternacht. Bis Mitternacht? Ja. Sie können froh sein, dass es keine Gewerkschaft für Privatdetektive gibt. Aber die 50 Bonus sind gebonkt. Ich nickte. Schließlich hat unser Eins eine ausgeprägte soziale Ader. Zudem glaubte ich nicht daran, dass mein Kollege eine echte Zukunftsperspektive hatte. Gegen Abend gönnte ich mir einen Whisky, während mein Kollege in der großen, weiten Welt des Internets und der kleinen, großen Stadt recherchierte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Außer Kontrolle, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Außer Kontrolle, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah? Die Schwester von Maloneys Klientin leidet, weil ihr Freund spurlos verschwunden ist. Offenbar hat sie ihren Freund Tag und Nacht kontrolliert, doch dieser fand Mittel und Wege, um sich heimlich mit einer Geliebten zu treffen. Als Maloneys junger Kollege Achim Bleising auftaucht und um einen Job bettelt, macht es sich Maloney gemütlich, während sein Kollege verdächtige Informationen über Maloneys Auftraggeberin sammelt. Mein Kollege übernachtete in einem Zimmer, das er online gebucht hatte. Es gehörte einem jungen Paar und war eigentlich als Kinderzimmer gedacht gewesen. Am nächsten Morgen beklagte er sich telefonisch über Rückenschmerzen, die er bei einer Massage loswerden wollte. Ich trank 3 Tassen Kaffee und erhielt Besuch von Frau Elmiger. Er hat sich bei mir gemeldet, aber er hat Todesangst. Wer? Peter Klopstock? Ja. Wo steckt er? Er versteckt sich in einer Scheune auf dem Land. Er schläft seit 6 Tagen in einer Scheune? Die Scheune wurde umgebaut. Eigentlich ist es ein Büro. Der Typ, dem die Scheune gehört, ist auf Reisen. Peter darf 2 Wochen dort bleiben. Wieso hat er sich erst jetzt bei Ihnen gemeldet? Er sagte, dass er mit sich ins Reine kommen wolle. Und jetzt ist er rein. Er möchte mit mir verreisen. Ist das nicht schön? Aber er hat Angst um sein Leben. Vor wem fürchtet er sich? Vor Carla Perren. Sie ist verrückt. Sie hat ihn überwacht und kontrolliert. Und jetzt droht sie ihm, ihn zu töten, so wie sie das schon einmal getan hat. Sie hat Peter Klopschok schon einmal getötet. Nein, aber vielleicht einen anderen Freund? Wann hat sie ihm gedroht? Bevor er untertauchte. Sie sagte, dass sie ihn töten werde, wenn er je eine andere Frau anfassen würde. Da wusste er, dass er weg musste. Und weil er mich nicht in Gefahr bringen wollte, brach er alle Kontakte ab. Aber jetzt hat er Sehnsucht. Er hält es nicht mehr ohne mich aus. Dagegen gibt es sicherlich schon Generika. Er will aber keine Tabletten. Er will mich. Helfen Sie uns. Diese Carla muss hinter Gitter. Sie ist gemeingefährlich. Es gab nicht viel, was ich ihr versprechen konnte. Sie ging resigniert und ich wartete auf Achim Bleising, der tatsächlich mit Neuigkeiten aufwartete. Verlassen Sie Ihr Büro überhaupt nicht mehr? Davon habe ich schon immer geträumt. Einen tüchtigen Mitarbeiter, eine Putzfrau und 5 Assistentinnen, die mir den Tag und die Nacht versüßen. Sie sind ein Chauvinist. Das kommt bei den jungen Frauen heutzutage nicht mehr gut an. Deshalb habe ich weder eine Putzfrau noch 5 Assistentinnen. Den Staubsauger nehme ich nicht in die Hand. Den benötigen wir nicht, um den Fall zu lösen. Carla Perren hat keine Schwester. Dann hat mich die Dame angelogen. So etwas mag ich nicht. Sie war sogar schon mal verheiratet. Ach. Ihr Mann wollte sich von ihr trennen. Er ist bei einem Autounfall mit Fahrerflucht tödlich verletzt worden. Sie hat es schon einmal getan. Hören Sie mir zu. Und ob ich das tue. Wir werden Frau Perren eine Falle stellen. Wir? Kriege ich noch mal eine Tagespauschale? Meine Klientin wird ihr Geld zurückfordern. Und was heißt das für mich? Sie sind entlassen. So kann man nicht mit mir umhüpfen. Das heißt springen. Springen und hüpfen spielt keine Rolle. Mit mir nicht. Geben Sie mir die 250 Franken. Ich hau ab und suche mir einen besseren Arbeitgeber. Ich gab ihm das Geld und erinnerte ihn daran, dass er mir das Schloss ersetzen müsse. Er verabschiedete sich mit einem gestreckten Mittelfinger. Mein hungriger Magen und ein Anruf meiner Klientin lotsten mich an jenen Ort, an dem alles begann. Sie sind heute pünktlich, das gefällt mir. Sie haben Peter gefunden? Allerdings, er wartet in meinem Büro auf Ihre Schwester. Geben Sie sich keine Mühe, Maloney. Sie wissen garantiert schon, dass ich Carla Perren bin. Weshalb das ganze Theater? Ich spiele gerne. Sie nicht? Ihr verschwundener Freund wartet in meinem Büro auf Sie und Sie belieben zu flirten. Tue ich das? Er sagt, dass er einen Fehler gemacht hat. Mich zu verlassen ist ein Fehler. Finden Sie nicht? Er möchte sich bei Ihnen entschuldigen. Ich will mit ihm unter 4 Augen reden. Das können Sie. In meinem Büro. Wann? In einer Stunde. Gut. Ich werde da sein. Ihr Lächeln reichte nur von einem Mundwinkel zum anderen. Alles andere war eiskalte Berechnung. Ich wusste, dass mir keine Stunde blieb und hatte deshalb schon vorher die Polizei verständigt. Danach nahm ich ein Taxi und fuhr in mein Büro. Der Polizist wartete bereits. Ich schloss die Fensterläden und dann warteten wir. Da das Schloss noch immer kaputt war, hatte Frau Perren keine Probleme, das Büro zu betreten. Peter? Was ist? Hast du Angst vor mir? Sie sollten die Waffe fallen lassen. Was soll das? Das ist keine Waffe, das ist ein Messer. Mit dem Sie Ihren Freund ermorden möchten. Ich habe lediglich vorgesorgt. Peter, dreh doch den Stuhl um und schau mir in die Augen. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Verhaftet? Ich? Wo ist Peter? An einem sicheren Ort. Zusammen mit seiner neuen Freundin. Peter hat keine Freundin, er hat mich. Sie haben keine Kontrolle mehr über ihn. Und ob ich die habe? Geben Sie auf, Frau... Wie heißt die Frau eigentlich, Maloney? Das ist kein Polizist, das ist lächerlich. Ich gehe jetzt. Sie bleiben hier. Wir werden den Tod Ihres Unfalls vor 4 Jahren, als Ihr Mann Fahrerflucht beging, neu aufrollen. Wovon redet der? Von Ihrem Mann, den Sie mit Ihrem Wagen überfahren haben. Genau, Maloney. Der Wagen beging Fahrerflucht. Ja, so ungefähr. Sie halten sich wohl für besonders schlau. Wie viel bezahlt Ihnen Peter für dieses Schmierentheater? Richten Sie ihm aus, dass er keine ruhige Minute haben wird. Weil Sie ihm nachstellen und ihn töten werden. Keine ruhige Minute, das ist alles. Das ist keine Drohung, oder? Und ob das eine Drohung ist? Er kennt sich aus, er ist Beamter. Keine ruhige Minute wäre für ihn die Höchststrafe. Ich werde jetzt dieses Büro verlassen. Das werden Sie nicht. Meine Hand ist zwar nicht mehr ganz so ruhig wie vor 25 Jahren, deshalb ist es durchaus möglich, dass der Schuss nicht dahin geht, wo er hingehen sollte, aber treffen werde ich Sie. Sie sollten ihn nicht reizen. Er ist wie ein Vulkan, der seit 25 Jahren darauf wartet, ein Kreuzworträtsel auszuspucken. Ein Kreuzworträtsel? Ja. Peter hat dauernd Kreuzworträtsel gelöst. Wo ist er? Ich habe ein Recht, mich mit ihm zu unterhalten. Er gehört mir, nur mir alleine. Sie hob bedrohlich die Hand mit dem Messer. Ich sah, wie der Polizist auf sie zielte, doch ehe er schoss, gelang es mir, ihr das Messer zu entreißen, indem ich ihr zuerst auf die Zehen stand und ihr danach einen Schlag auf den Arm gab. Sie tobte und schrie und landete in der Psychiatrie. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Außer Kontrolle, dritter und letzter Teil.